Ahoi, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gepi und ich heiße euch herzlich willkommen zu Indiana Jones Bücher von Wolfgang Holbein. Ich habe als Kind und Jugendlicher keine Wolfgang Holbein Bücher gelesen und verstehe im Nachhinein nicht so ganz, warum dieser Autor bei so vielen Menschen heilig gesprochen wurde. Wer etwas gegen Holbein sagt, wird sofort exkommuniziert und sollte sich schon einmal ein Zimmer in der Hölle reservieren. Eigentlich wurde ich ja aus Schnee geboren, hatte schon zwei Bretter an den Füßen und bin nicht unbedingt ein Saunafreund, aber irgendwer muss die Nostalgiebrille nun endlich zertrümmern. Holbein hat definitiv kreative Ideen, schreibt jedoch so unglaublich viele Bücher, dass wir hier nicht von Tiefgang, sondern eher von einem flachen Landgang sprechen müssen. Allein zwischen 1990 und 1994 schrieb er neben zahlreichen anderen Werken 8 Indiana Jones Teile, wovon jeder zwar einige gute Einfälle aufweist, ansonsten jedoch weder den Charakter noch die Geschichte voranbringt. Um ehrlich zu sein, sind die Bücher zu Teilen so langweilig, dass Literatur über Topfpflanzen wie Krimis wirkt und der Hauptcharakter wird mit Füßen getreten. In den Büchern reist Indiana Jones in die verschiedensten Winkel unserer Erde und sicherlich könnte man diese Reisen auch stimmungsvoll beschreiben, wenn man sich auch nur einen Deut um sein Buch scheren würde. Man kann Indy auch vor jeder Reise auf die Mütze hauen, damit er bewusstlos ist und ihn einfach am nächsten Schauplatz wieder erwachen lassen. Indiana Jones und das Geheimnis der Osterinseln. Indy muss vollkommen überraschend auf die Osterinseln nach Australien. Da die Regierung jedoch nicht den genauen Standort verraten möchte, wird er vergiftet, er wacht auf der Reise, wird niedergeschlagen und wacht vor Ort wieder auf. Er trifft auf die Eingeborenen, die ihn niederschlagen, woraufhin er in ihrem Dorf wieder die Augen aufschlägt. Schließlich will er von der Insel fliehen, wird bewusstlos und erwacht wieder am Schiff außerhalb. Dies erinnert mich eher an Johnny Depp in Sleepy Hollow als an einen Helden wie Indiana Jones. Da das Buch durch seine Pass-Out-Abkürzungen vermeintlich nur von einem Highlight zum nächsten springt, kommt keine Stimmung auf. Zwar gibt es immer wieder bombastische Action-Szenen, doch dazwischen füllen sich die Seiten mit leerem Gebrabbel eines Charakters, der nicht das Geringste mit Indy zu tun hat. Indiana Jones und die gefiederte Schlange beginnt vollkommen entspannt mit einem Vulkanausbruch, während Indy am Rand des Kraters steht. Als er 3 Jahre später in New Orleans ist, wird er in einer dunklen Gasse niedergeschlagen. Langsam erkennen wir ein Muster. Holbein scheint bei unserem Helden etwas Essentielles nicht zu verstehen. So oft fallen noch nicht einmal die Protagonisten von H.P. Lovecraft um. In die gefiederte Schlange passieren ständig irgendwelche fragwürdigen bzw. übernatürlichen Dinge, doch während der Leser darauf wartet, dass endlich alles erklärt wird, trifft ihn die Erkenntnis, dass sich Holbein keine Antworten überlegt hat. Vielleicht dachte er, dass der Leser alles bis zum Ende vergessen hat. Auf alle Fälle hat er verstanden, dass man mit mehr Büchern auch mehr Geld verdienen kann und somit Quantität eindeutig über Qualität steht. Schließlich habe ich noch Indiana Jones und das Schiff der Götter gelesen, was die Essenz der Langeweile ist. Zwischendurch vergisst man gerne, dass man ein Buch über Indiana Jones liest und was Buchstaben eigentlich sind. Obwohl am Ende ein Wikingerschiff im Eis und der Plan der Götter offenbart wird, fehlt über die Länge des Buches jegliche Motivation. Vielleicht sollte Holbein nicht versuchen, so viele Bücher als irgend möglich zu schreiben, sondern den einzelnen mehr Aufmerksamkeit widmen. Liebe Sturmtrotzer, Segel immer straff halten und auf zum Horizont. Und zum Ghostwriting möchte ich mich nicht unbedingt äußern, sonst muss ich meine Tastatur zerbeißen.